Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute werfen wir mit der Reihe Es geschah in Berlin wieder einen Blick in die Hörfunkgeschichte und das kleinkriminellen Milieu. Das Spektrum der Kriminalität wird einem aufgemacht, was man alles machen kann. Eben vom Eierdiebstahl bis zum, Inkassobetrug, Babywäsche klauen, Wochenendhäuser an der Havel aufbrechen. Über den Charakter der Reihe sagt Martin Hartwig, Redakteur in der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik beim RIAS Nachfolgesender Deutschlandfunk Kultur, der die Sendungen von Es geschah in Berlin betreut hat. Die Fallhöhe zum heutigen Krimi ist so hoch, das finde ich das Bemerkenswerte. Das sind wirklich Petitessen, würde man sagen. Und trotzdem hat das irgendwie Leute an, heute würde man sagen, die Hemmschwellen sind so viel höher. Und es gibt keine Verfolgungsjagden, es gibt eigentlich keinen Suspense, es gibt kein Einfühlen in die Kommissare. Die Kommissare haben keinen Charakter, die haben keine Hobbys, die haben wenig Eigenschaften überhaupt. So Kolorit und sowas, das kommt alles über die Täter rein. Ne? Das sind so Gangster mit ostpreußischem Akzent. Oder aber bei der Kripo einschlägig bekannte Einheimische, wie der notorische Pechvogel Emil Putz. In seiner Rolle hören Sie gleich Günther Pfitzmann, der zunächst ein Liebling des Kabaretts- und Boulevardtheaterpublikums war, bevor er auch durch TV-Unterhaltungssendungen sowie als vertrauenswürdiger Doktor in der Vorabendserie Praxis Bülow-Bogen bekannt wurde. Die Rolle des Berliner Originals Emil ist ihm wie auf den Leib geschrieben. Das versuchen Sie natürlich. Berliner Kolorit ist sehr berlinerisch in vielerlei Hinsicht, finde ich, westberlinerisch. Diese 395. Episode der Reihe Es geschah in Berlin hatte nicht nur für Emil Putz ein Nachspiel, wie wir Ihnen im Anschluss an das Hörspiel in zwei Tondokumenten vorführen können. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das ist ja ein Ding. Ja, hier ist der Fahrer vom Taxi BCX3517. Ja, ich trudle da eben die Budapester Straße lang und da höre ich auf einmal so ein Alarmding tuten. Mein Geschäft. Ich halte an, je schnell hin, ist dabei ein Juwelier, ist die Scheibe kaputt. Ist also eingebrochen worden. Ja. Nee, zu sehen war keiner mehr. Budapester Straße, ja. Geschäft gleich neben Zoo. Na bitte, ist doch Ehrensache, dass man gleich 110 anruft. Ist gut. Kriminalkommissar vom Dienst. Ja? Schaufenstereinbruch, Juwelier, Budapester Straße, anschließend an Zoogelände. Meldung 3.14 Uhr. Danke. Na, vom Geschäft scheint ja noch keiner hier gewesen zu sein. Sonst würde das Ding wohl nicht mehr so fröhlich tönen. Ja. Sieht ja recht gekonnt aus, die Sache. Vorsicht, da sind Blutspuren. Hier auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Riebert heißt ich. Ich bin hier der Geschäftsführer. Ah, Kriminalpolizei. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass hier bei uns eingebrochen worden sein soll. Ja, das lässt sich wohl kaum leugnen. Ach, dann stellen Sie uns doch bitte erstmal die Lärmtüte ab. Selbstverständlich. Das kann ich aber nur von drinnen machen. Da muss ich zunächst das Sperrgitter von der Tür hochschieben. Aber es geht alles ganz geschwind. Vorsicht! Gehen Sie bitte darum. Hier sind überall Blutspuren auf dem Pflaster. Wir wollen uns nichts verwischen. Spuren waren eine ganze Menge zu sichern, Herr Z. Na wunderbar. Nach den ersten Ermittlungen am Tatort ist die Schaufensterscheibe mittels eines Steins zertrümmert worden. Und das Sicherungsgitter, ziemlich großmaschig, befindet sich in diesem Falle hinter der Scheibe. Ein gewisser Nachteil. Ja, zweifellos. Aber das haben wir ja öfter. Der weit größere Nachteil ist, dass, wie gesagt, das Gitter ziemlich große Glieder hat. Hm. Mit einer nicht allzu derben Hand kann man ohne weiteres mindestens ein Stückchen durchgreifen. Hm. Und das hat der Täter offensichtlich auch getan. Aha. Denn wir haben nicht nur Blutspuren auf dem Pflaster gefunden, sondern auch innerhalb der Auslage. Und zwar auf einem Holzkästchen und auf einer Bespannung. Mhm. Das Holzkästchen konnten wir mitbringen, ebenso den in Frage kommenden Stoffteil der Bespannung. Das ist ja sehr schön. Das erleichtert ja unserer KTU die Arbeit. Eben. In der Auslage haben wir außerdem, hier, schauen Sie mal, diesen langen Dietrich gefunden. Mhm. Das ist ja ein dolles Ding. Damit hat der Täter offensichtlich geangelt, was? Ja, das nehme ich auch an. Und dabei ist er ihm dann zuletzt wohl aus der Hand gerutscht. Ah. Weiterhin haben wir noch Vergleichsstücke von dem zertrümmerten Glas der Scheibe mitgebracht. Ja, und natürlich die Blutspuren auf dem Straßenpflaster gesichert. Dazu ist eine interessante Feststellung zu machen. Diese Blutspuren führen einerseits vom Geschäft aus ein Stückchen nach links und dann aber wieder nach rechts in Richtung Zoo. Hm. Da lassen sie sich auch noch ein ganzes Stück weit verfolgen. Hier, ich habe eine Skizze davon machen lassen. Aha. Ja. Das sieht ja demnach so aus, als hätte der Täter sich bei seinem Weggang besondere Gedanken darüber gemacht, dass der zweite eingeschlagene Weg wohl der bessere sei. Genau diesen Eindruck habe ich auch, Herr Z. Zum Schluss haben wir dann noch hier diesen einzelnen Ohrclip auf dem Pflaster gefunden. 4,5 Meter vom Geschäft entfernt. Also verloren von dem Täter? Ja, sehr wahrscheinlich doch. Hm. Und wissen wir schon, was sonst alles gestohlen worden ist? Nach der vorläufigen Übersicht, die uns der Geschäftsführer geben konnte, ist Schmuck im Gesamtwert von etwa 6.500 Mark erbeutet worden. Immerhin. Das wär's zunächst mal, Herr Z. Sie kriegen nachher gleich noch eine Reihe Fotos vom Tatort und der Umgebung. Na, ist gut, danke. Wie bitte? Oh nein, meine Dame, da haben Sie einen falschen Griff getan. Hier ist die Bahnhofswache Zoo. Na ja, macht doch nichts, bitte sehr. Eine hübsche Stimme war das. Ein bisschen verschlafen. Na, Kunststück. Um 7.30 Uhr früh. Moin, meine Herren Wachmeister. Morgen. Putz ist mein Name. Emil Putz. Tja, und was haben Sie auf dem Herzen, Herr Putz? Da habe ich gerne, Herr Wachmeister, aber eine Hosentasche. Hier. Gucken Sie mal, was Ihnen der liebe Sohn von dem alten Fräulein Putz da feinet mitgebracht hat. Oh, ja. Wo haben Sie denn das alles her? Na, wer sagt Ihnen denn, dass das alles ist? Kommt ja noch was. Moment, hier. Halt, nee, das sind jetzt meine Hausschlüssel mit beigeraten. Die behalte ich lieber. Aber das andere hier noch. So. Na, ist das was? Hm. 3 Colliers, 2 mit Perlen, 1 mit Brillanten, 1 Clip und 2 Armbänder. Sehr schön. Und wo haben Sie das Zeug her? Was Zeug nennen Sie sowas? Na, ich muss schon sagen, Herr Wachmeister. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Nee, noch nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht. Lassen Sie mal. Nee. Wollen Sie uns nun sagen, wie Sie an den Schmuck gekommen sind? Haben Sie den gefunden, oder? Ja, gefunden, sozusagen. Aber unter Einsatz von meiner Gesundheit, Herr Wachmeister. Wenn Sie Pech gehabt hätten, würden Sie mir nie hier gesehen haben. Und den Schmuck natürlich auch nicht. Herr Putz. Ja, Herr Wachmeister? Sind Sie wohl imstande, uns das alles ein bisschen klarer und genauer zu erzählen? Ist das eine Meinungsumfrage oder ein Intelligenztest, was? Das müssen Sie doch wohl sehen, dass ich imstande bin. Ich war ja auch schon mitten bei. Die Sache ist ganz einfach erzählt. Ich bin da eine Nacht durch die Budapester Straße gekommen, ja. Und mit einem Mal, da bei den Juwelier da, an Zoo, da ist gerade einer dabei, das Schaufenster auszuräumen. Aha, ja. Ja. Ich natürlich, so wie ich mal bin, auf den zu und sage, Mann, warten Sie doch hier fälligst, bis der Laden aufgemacht wird. Ist doch kein Selbstbedienungsgeschäft. Nur gibt's ja komische Leute, wa? Kurz und gut, der hat mit mir eine Klopperei angefangen. Sie sehen ja, hier, die rechte Hand, wa? Das ist alles von dem. Aber nun ist ja Emil Putz kein Lilliputaner, wa? Jedenfalls lässt der den Schmuck dann fallen und haut ab. Natürlich hat er dann die ganzen Preziosen zusammengeklaubt und, na bitte sehr, da liegen sie nur zu ihrer Verfügung. Ist ja großartig. Und wann hat sich das Ganze abgespielt, Herr Putz? Ja, Das muss auch um 3 Uhr gewesen sein. Na schön. Dann wollen wir mal gleich die Kripo anrufen. Ja, nee, warum denn? Machen Sie doch nicht so eine Mühe, Herr Wachmeister. Das ist doch keine Mühe weiter, Herr Putz. Das muss doch die Kripo erfahren. Was meinen Sie, wie die sich freut, dass aus diesem Einbruch so schnell wenigstens der Schmuck wieder da ist? Setzen Sie sich mal da ein bisschen hin, ja. Ich gehe mal eben nach nebenan und telefoniere. Na bitte, wenn Sie meinen. Moment mal, Herr Wachtmeister. Wie heißt der Mann? Emil Putz? Ja, ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Ist gut, halten Sie den Mann mal da bei sich fest, in aller Freundschaft sozusagen, bis wir da sind. Ja, ist gut, schönen Dank. Haben Sie das gehört, Kollege Hiller? Ja, ich habe bloß gehört, dass von dem Emil Putz die Rede war. Ja, von unserem guten alten Freund Emil. Also jetzt haben wir ihn nun neuerdings eine Weile im Verdacht gehabt, dass er eine Reihe von Schaufenstereinbrüchen auf dem Gewissen hat. Verdacht ist gut, Herr Z. Das steht ja wohl so ziemlich fest. Für uns, Hiller, aber das reicht ja bekanntlich noch nicht. Wir konnten ihm ja nichts nachweisen. Und nun stellen Sie sich vor, Emil Putz hat sich bei der Bahnhofswache Zoo gemeldet. Er hat heute Nacht den Einbruch da an der Budapester Straße miterlebt. Als Zeuge, versteht sich. Und er konnte den gestohlenen Schmuck auf dem Revier abliefern. Den hatte nämlich der eigentliche Täter verloren. Was sagen Sie dazu? Na, lieber noch nichts, Herr Z. Wir könnten uns ja vielleicht doch irren. Meinen Sie? Ja, aber natürlich, da haben Sie schon recht. Also, na kommen Sie, wir fahren mal gleich zum Bahnhof Zoo, zur Bahnhofswache. Sagen Sie mal, Herr Wachmeister. Ja, bitte. Was denn, Herr Putz? Dauert das jetzt noch lange, bis da einer von der Kripo kommt? Ich glaube nicht. Na ja, allmählich verheddert sich neben mir mein Magen schon mit der Schnürsenkel. Na, so tief wird er doch wohl nicht hängen. Ja, Sie haben vielleicht eine Ahnung. Guten Morgen, Herr Zett. Guten Morgen. Oh, ich höre ja blass. Das ist ja ein Wiedersehen, ne? Ja, guten Morgen, Emil. Das ist eine Freude, was? Na, hoffen wir das Beste, Herr Kommissar. Na komm mal, wir gehen gleich mal nach nebenan, da können wir uns in Ruhe unterhalten, ne? Ja. So, nimm Platz, Emil. Danke. Du siehst so blass aus, bist du aufgeregt? Nö, aber Hunger habe ich, Herr Kommissar. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ach, alles, weil man der Polizei einen Gefallen tun will. Na, das ist ja reizend. Aber hungern sollst du uns deshalb nicht. Kollege Hiller. Ja, Herr Z. Ach, gehen Sie doch mal runter und holen Sie irgendwo was zu essen für Herrn Putz. Hier beim Bahnhof, da gibt's doch genug Möglichkeiten. Ja, selbstverständlich, Herr Z. Und was soll ich bringen? Ja, was? Hast du besondere Wünsche, Emil? Nö, bloß keine Salami. Na nu, was hast du gegen Salami? Na, weil mir denn immer einfällt, wie Sie so Scheibchen für Scheibchen von Ihnen abschneiden. Ach so. Also bringen Sie irgendeine nette Wurst und ein paar Schrippen dazu. Ja, ist gut, Herr Z. Also dann mal los, Emil. Wie geht's dir denn so, ganz allgemein? Naja, das wissen Sie ja nicht. Man versucht immer gerade zu stehen. Und wenn man denn geschafft hat, dann kommen Sie an und wollen eben beweisen, dass man Schaufensterscheiben zerkrümelt hat. Naja, wenn du damit die letzten Fälle meinst, die haben wir dir ja zunächst mal so abgenommen. Oder meinst du schon die Sache von heute Nacht? Wieso? Was hab ich denn damit zu tun? Bloß hat den Schmuck, den der da verloren hat, bei seinem Einbruch aufgesammelt und hergebracht? Ich hätte den ja auch für meine private Eigentumsbildung behalten können, wa? Na, sowas machst du doch nicht, Emil. Ne? Na eben, bin ja auch doof. Und das bleibt bekanntlich. Na gut, nun erzähl doch mal, wie die ganze Geschichte gewesen ist. Ja, na, ich hatte ja schon die Herrn Wachmeister gesagt, ne? Also, ich bin da so ganz mit dem Zufall durch die Budapester Straße gekommen. In der Nacht um 3? Ja, wieso nicht, ne? Um die Zeit ist es da so schön still. Und ich wollte mal mit meinen Säuen alleine sein, nicht? Außerdem war es so warm und da geht man doch lieber spazieren. Ja? Na schön. Ja, und dann, wie war das weiter? Du hast da plötzlich gesehen, bei dem Juwelier bricht jemand ein, oder wie? Ja, klar. Erst halt gehört, wie da so Scheiben klirren, war. Und wie ich hier hingucke, sehe ich, da hat einer seinen Arm in der Auslage. Aha. Ja, das wollen wir doch mal ein bisschen genauer besprechen, Emil. Umso eher erwischen wir den Täter. Ja. Von welcher Seite aus bist du denn die Budapester Straße runtergegangen? Von Zoo aus, so Richtung Hilton. Schön. Da hast du also das Scheibenklirren gehört und plötzlich standst du bei dem Einbrecher. So war's, ja. Gut. Nun gibt's ja da beim Zoogelände einen Mauervorsprung. Der Juwelierladen liegt etwas zurück. Ja. Du konntest also auf deinem Spaziergang den Laden und so weiter nicht schon vorhersehen. Ja, sehr richtig. Ich habe aber, wie ich da rankam, ja, gleich um die Ecke geguckt, nicht? Und da habe ich den da eben gesehen. Ja, wieso gleich um die Ecke geguckt, Emil? Wusstest du denn schon, dass da der Einbruch vor sich ging, oder? Na, ich wusste es nicht, Herr Kommissar. Ich hatte das so einfach im Gefühl. Aha, ja. Ja, verstehe. Etwas anderes hatte ich nicht just dahin gelockt. Nee, wieso denn? Naja, ich frage nur, Emil. Da hat doch die ganze Zeit die Alarmanlage geschrillt oder sagen wir besser getutet. Ach ja, ja, das stimmt, ja, aber na, da dachte ich, das kommt vom Zoo her, nicht? Ja, wieso denn, Emil? Du musstest doch bemerkt haben auf deinem Spaziergang, dass diese Alarmsirene immer näher kam, nicht? Nö, das ist mir eigentlich auch nicht weiter aufgefallen. Nicht? Nö, ist oh ja, halber. Na, jedenfalls, wie ich da um die Ecke gucke, da steht einer und hat seine Hand in der Auslage. Also irgendwie hat der da so mit was rumgefummelt. Mit was hat er rumgefummelt, Emil? Vielleicht mit sowas hier, mit solchem Dietrich? Jawohl, jawohl, Herr Kommissar, genau mit sowas. Aha, aha, aha. Ja, also mal weiter. Du hast den Mann da also gesehen. Gesehen, ja. Mit der einen Hand durch die zerbrochene Scheibe greifend. Jawohl. Und dann hat er dich gesehen. Mindestens gehört, Herr Kommissar, nicht? Ja, ja. Weil ich ihn gleich angeschrien hatte, nicht? Da hat er sich rumgedreht, noch mit einem Schmuck in der Hand und den Dietrich. Und in der anderen Hand mit ihm mal ein Messer. Aha. Und hau damit gleich drauf los, Mensch. Aha, aha. Und davon sind da wohl deine Verletzungen an der Hand, ja, soweit man das sehen kann. Ja, genau, Herr Kommissar. Ich kann mir aber davon nicht unterkriegen lassen, nicht? Richtig erwischt mit Messer hat er mir ja nicht. Hier bloß an Handgelenk. Das andere hier, das ist, weil ich da eine Scheibe geflogen bin, wie wir da so rumgebolzt haben, nicht? Ich hatte ja schon gleich zu den Herrn Wachmeisters gesagt, ihr kommt meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wa? Ja, ja, ja, ich bin auch ganz erschüttert, Emil. Du hast den Mann also dann sozusagen untergekriegt, aha, und der ist dann weggerannt. Oh, und wie, Herr Kommissar? Ja, ja. Vorher eben hat er dann noch die Preziosen fallen lassen, die ich dann aufgeklaubt habe. Ja, ja, ach so, ja, ja, ja. Ja, nun mach uns doch mal eine kleine Skizze, Emil. Wie der und wohin der dann weggelaufen ist. Hier hast du Papier, hier hast du einen Bleistift. Ja, dankeschön, ja. Ich hab doch ein Zeichen immer eine 5 gehabt. Naja, das macht nichts. Was ist denn los? Warum zittert denn deine Hand so? Na, das fragen Sie noch, Herr Kommissar. Wo bleibt denn der mit der Wurst? Ach so, ja, ja, du Armer, natürlich. Na, also kritzel das mal schnell hin, dann ja, wird auch der Kollege mit deinem Frühstück hier sein. Ja. Was ist denn das da, was du da eben zeichnest? Das ist der Juwelierladen. Ach so. Ja, und nach da ist der Kerl dann rübergerannt, nicht? Aha. Nach der Nürnberger Straße zu. Genau, ja. Mhm. Und den Schmuck hat er hier schon fallen lassen, nicht? Ja, verstehe. Na, ist gut, Emil. Das genügt mir zunächst. So, da ist das Frühstück für den Putz. Hat ein bisschen lange gedauert, wie? Oh. Aber da war ein doller Betrieb unten. Hier, bitte. Dankeschön. Ja. Mann. Die Wurst sieht aber olgi aus. Wieso? Ich weiß nicht. So, als wenn sie einen Schreck gekriegt hätte, wie sie ihn gesehen hat. So blass, Mann. Ja, schmecken tut sie ja. Vielleicht ein bisschen viele Knoblauch, Mensch. Also mir macht das ja nichts, aber ich habe heute Mittag noch eine Verabredung. Ja, da mach dir keine Sorgen, Emil. Vorläufig brauchen wir dich noch eine Weile. Na nu. Mann, wie soll denn das schon wieder? Ja, weißt du, was wir jetzt machen werden? Jetzt fahren wir mal gleich zum Institut für Soziale und Gerichtliche Medizin. Ja? Da werden wir dir eine Blutprobe abnehmen lassen und da kannst du auch noch untersucht werden mit deinen Verletzungen hier. Das finde ich auch rührend, Herr Kommissar. Aber an die Kratzer hier werde ich schon gleich auseinanderfallen, Mann. Nein, nein, du nicht, Emil. Aber vielleicht deine Erzählung, die du mir hier angeboten hast. Du kannst dir ja noch mal alles überlegen. Ach, also jetzt fangen sie nur schon wieder so an. Da hätte ich ja auch ruhig Salami bestellen können. Ja, Kommissar Z? Ach so, ja. Hat sich Ihre Diagnose nur bestätigt? Also einwandfrei sämtliche Verletzungen bei dem Putzrühren von Glas her. Ja. Ja. Na schön. Und die Analyse für die Blutgruppenbestimmung und so weiter geben Sie doch bitte wie gewohnt an das Robert-Koch-Institut. Sie wissen ja, wir haben dafür gerne eine völlig neutrale Anstalt. Ja. Ja, gut. Herzlichen Dank. Also, wie ich schon vermutet hatte, Kollege Hiller, von einer Messerverletzung kann bei unserem Freund Emil keine Rede sein. Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht, Herr Z. Dazu kommen ja nun noch einige andere Punkte. Unter anderem der angebliche Täterfluchtweg, den er uns da aufgezeichnet hat. Das ist natürlich barer Unsinn. Blutspuren auf dem Pflaster finden sich ja nur in Richtung Zoo und ein kurzes Stück Richtung Hilton, aber niemals über den Damm hin zur Nürnberger Straße. Mhm. Da sich aber in der Auslage, also hinter der Scheibe und hinter dem Gitter, ebenfalls Blutspuren finden, der Täter also verletzt gewesen sein muss, kann er nicht ohne Blutspuren davongekommen sein. Holen Sie mir den Emil Putz aus seiner Zelle, Herr Kollege Hiller. Ja, Herr Zett, sofort. Putz, Emil, raustreten. Na, ist ja mal gut, dass Sie sich melden. Ich habe nämlich ein paar kleine Beschwerden an Ihrer Hoteldirektion hier. Ja, ja, das können Sie alles noch vorbringen. Jetzt möchte Sie Herr Kommissar Z sprechen. So was Anhängliches. Naja, gehen wir. Setz dich hier neben mir. Danke. Hast du zu dem, was du mir erzählt hast, noch etwas zu sagen? Nicht, dass ich wüsste, Herr Kommissar. Schade. Sind wir nicht bis jetzt immer wieder prima miteinander fertig geworden, Emil? Ach, nun kommen Sie mal nicht wieder mit Ihrer Seelenschnauferl angetuckert, Herr Kommissar. Mensch, ich hab keinen Geschmack an die Tour. Na, warum bist du denn so schlecht gelaunt, Emil? Na, fahren Sie das im Ernst? Ich wollte ja noch mal Urlaub machen. Ja, das kannst du doch haben. Aber nicht in Ihren Bungalow hier. Da sind mal da Fenster zu klein. Na, nun wollen wir mal zur Sache kommen, ne? Warum eigentlich, Emil, wenn du in der Nacht um drei da Zeuge des Einbruchs geworden bist und dann da den Schmuck aufgesammelt hast, warum, also das würde mich interessieren, warum hast du diesen Schmuck denn nicht gleich zur Bahnhofswache Zoo gebracht? Warum bist du da erst früh morgens nach 7 aufgekreuzt? Ja, das kann ich Ihnen genau erklären. Bei der Handgemenge mit den Einbrechern hat der mir meine Brille runtergehauen. Und eben Bügel war ich. Dann bin ich erst nach Hause gefahren und hab mir eine von meinen anderen Brillen geholt. Ach nee. Ja. Kann deine Trude bestätigen, dass du ohne Brille nach Hause gekommen bist? Nee, kann sie nicht. Aha. Nee, nun lassen Sie mal ruhig Ihren Triumph in der Westentasche stecken, Herr Kommissar. Die Trude kann das einfach nicht bestätigen, weil ich gar nicht mehr mit ihr zusammen bin. Das ist aus. Trude hat sich scheiden lassen. Ich wohne jetzt bei meinem Onkel und bei meiner Tante. Ah, oh, es tut mir ja sehr leid. Wieso denn? Sie kennen ja die Leute ja nicht. Die sind zu mir rührend. So. Und wo ist das? Wie heißt der Onkel? Das ist der Bruder von meiner Mutter, also heißt er auch Putz. Bloß Oskar mit Vorname. Und das ist in der Demlowstraße 64. Demlowstraße 64? Ja. Oskar Putz. Ja, und die Tante heißt Elfriede. Ich sage aber Friedchen nur. Ja, na, der Emil wohnt richtig seit knapp 3 Wochen bei uns. Vorher hat er aber auch schon öfter bei uns geschlafen, seitdem das mit seiner Frau nicht mehr so ging. Aha, ja. Ja, ich hätte nur gern Folgendes gewusst, Frau Putz. Hm? Ihr Neffe ist doch wohl in der vergangenen Nacht nach 3 Uhr noch mal nach Hause gekommen. Ja, aber bloß ganz kurz. Er ist dann gleich wieder weg. Und wann war das etwa? Na, so 6:45. Erst? Nicht früher? Nein. Und warum? Er hat sich wohl eine Brille geholt. Nein, seine Brille hat er doch auf. Na, die war doch kaputt. Och, wie kommen Sie denn darauf? Das wäre doch gar nicht möglich. Ich habe sie doch gesehen. Er hat doch bloß die eine. Na, und in der Nacht wird er wohl nirgendwo eine andere gekriegt haben. Ja, das würde ich allerdings auch glauben. Ach, noch etwas, Frau Putz. Kennen Sie zufällig diesen Dietrich hier? Der ist ja so ein bisschen ausgefallen in der Form und in der Größe. Ja, na, da müssen Sie mal meinen Mann fragen. Oskar! Oskar, kannst du nicht mal eben herkommen? Oskar! Ja, ich hab ja gehört. Was gibt es denn schon wieder? Sag mal, kennst du diesen Dietrich hier? Der Herr von der Kriminalpolizei interessiert sich dafür. Ach, das ist ja herrlich. Den hatte ich schon so gesucht. Das ist nämlich so, ich bin doch Schlössermeister, wa? Mhm. Und das ist so eine Art Gesellenstück von mir. Das habe ich vor 30 Jahren gemacht. Und das ist ja schön, dass der Dietrich wieder da ist. Tja, Emil, was sagst du jetzt zu all dem? Ich würde aber Zeugen sagen, Herr Kommissar. Na ja, nun hattest du uns da die Geschichte mit der Brille aufgetischt. Wir haben ja schon am Tatort oder in seiner nächsten Umgebung keine zertrümmerte Brille gefunden. Aber schön, die könnte ja auf irgendeine Weise verschwunden gewesen sein. Nun stellt sich heraus, das Ganze war ein Märchen. Und dazu stellt sich noch weiter heraus, dass der Dietrich, den wir da hinter der zertrümmerten Scheibe in der Auslage des Juweliers gefunden haben, aus dem Besitz deines Onkels stammt. Weiter ist doch wohl auch auffallend, dass du, wenn jener Einbruch nachweislich um 3 Uhr herum verübt worden ist... Das ist denn doch. Ja, davon sind wir auch überzeugt. Das ging ja schon aus der Meldung des Taxifahrers hervor. Aber wenn das schon so war und du dann auf den Täter, den angeblich anderen getroffen wärst, den Schmuck aufgesammelt, wirklich nur aufgesammelt hättest, weil der ihn verloren hat... Warum bist du dann 4 Stunden lang damit rumgezogen? Na, gib dir einen Stoß, Emil. Sag doch was. Ich höre Ihnen so gerne zu, Herr Kommissar. Das ist viel schöner, als wenn ich was rede. So. Ja. Ich will dir sagen, Emil, warum du erst früh morgens mit dem Schmuck zur Bahnhofswache Zoo gegangen bist. Du hast in den 4 Stunden versucht, ihn an den Mann zu bringen. Ja, schau mich nicht so an. Es ist dir wahrscheinlich auch zum Teil gelungen. Nach der Schadensmeldung, die uns der Geschäftsführer des Juweliers gegeben hat, da fehlen an dem von dir bei der Bahnhofswache zu abgelieferten Schmuck 3 Brillantringe. Hä? Jetzt schaust du mich wieder so an. Diese 3 Ringe hast du wahrscheinlich leicht unterbringen können. Das ist ja auch wirklich nicht so schwer. Mit den umfangreicheren Colliers geht das natürlich nie so einfach. Sie reden, als wenn Sie sowas auch schon mal gemacht hätten. Ja, Emil, habe ich. 1000 Mal in der Theorie. Schließlich lernt man doch was aus seiner Arbeit. Was lag hier in deinem Fall näher, als den restlichen Schmuck, den du doch nicht absetzen konntest, der Polizei zu bringen, mit dem unausgesprochenen Hinweis, da seht ihr es ja, Emil Putz ist ehrlich geworden, Emil macht keine Schaufenstereinbrüche. Stimmt's nicht? Nee. Nein. Ach, Emil, du... Herr Kommissar, wenn man Mixgerät erfunden wird, mit dem einer die Seelenfasern zu einem Baldachin für ein Himmelbett zusammenklumpen kann, dann tipp ich mit zu Ohren, das ist von Ihnen. Du siehst mich ergriffen, Emil. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Du warst immer ein gescheiter Junge. Ein paar Jahre warst du schon dabei, endlich vernünftig zu werden. Willst du mir vormachen, dass du mit einmal wieder dämlich geworden bist? Willst du uns nicht sagen, was du wirklich mit dem Einbruch da zu tun hast? Ja, nichts hat damit zu tun. So. Na gut. Wir sprechen uns später nochmal. Hast du noch irgendeinen Wunsch? Ja. Mir haben sie heute Mittag meinen Anzug abgenommen. Und jetzt muss ich die Klamotten hier tragen. Also der Look, der passt mir aber ja nicht. Ich möchte gerne meine Sachen wieder haben. Ja, die kriegst du auch bald wieder, Emil. Nur, Moment. Moment. Zed? Ja, Kollege? Ja? Aha, warum auch nicht? Ja, ich wusste es ja. Sie reichen uns den schriftlichen Bericht nach. Ja, ist gut. Schönen Dank. Du kriegst deinen Anzug nachher sofort wieder, Emil. Wir haben ihn nur mal kurz bei der KTU, bei unserer kriminaltechnischen Untersuchungsstelle, überprüfen lassen. Und jetzt höre ich eben, was dabei rausgekommen ist. In den Taschen... Und in den Hosenumschlägen, da haben wir Glasstaub und kleine Glassplitter festgestellt, die nach unseren Vergleichen nur von einer Scheibe stammen können, wie sie der Juwelier da vor seiner Auslage hatte. Ja, das ist jetzt das Letzte, was ich dir noch servieren wollte, Emil. Und, ja? Was ist? Entschuldigen Sie bitte, Herr Z. Da ja? draußen ist eine junge Dame, die würde gerne was sagen. Mhm. Aha, ja. Na, ist gut. Also gehen Sie mal, ich sag dann Bescheid. Hör mal zu, Emil, da ist eine jüngere Dame draußen, namens Barbara. Oh. Ja, die will dich sprechen. Oh, das ist ja gut. Angeblich deine Cousine? Ja, das stimmt. Ja. Oh. Na gut. Bitte, kommen Sie herein. Guten Tag. herzlichen Dank. Emil. Einen Moment bitte. Sie wollten sich gern mit Herrn Putz allein unterhalten. Das kann ich leider nicht gestatten. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde nichts hören. Bitte. Emil, was hast du nun wieder gemacht? Du willst ja endlich aufhören mit dem ganzen Quatsch. Und du fängst du doch wieder an. Warum denn? Wir wären doch anders viel besser fertig. Meinst du, ich hab was davon, wenn wir 4 Wochen lang extra gut leben? Und dann bist du immer ein Jahr weg oder noch mehr. Ist doch alles Blödsinn. Sag doch alles. Und wenn du dann wieder rauskommst, fängst du richtig nochmal von vorne an. Sag's, Emil. Ja, ich sag's ja schon, ich wart. So, und nu? Herr Kommissar, das ist doch verrückt. Wegen der Ulke hier viel hier drin, da macht man krumm, da macht man gerade, da macht man wieder krumm. Und alles ist falsch. Das passt doch nicht zusammen. Junge, Junge, Junge, Emil. Was ist aus dir geworden? Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden. Entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Gerhard Dönitz. Aufnahmeleitung Axel Jürgen Menz und Regie Werner Völkel. Die Folge nannte sich Emils Einbruch in ein Juweliergeschäft. Sie hörten Kurt Weizmann als Kommissar Z und Günther Pfitzmann als Emil Putz, sowie Hermann Wagner, Wolfgang Neusch, Lieselotte Rau, Theodor Rocholl und andere. Eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1966. Nirgends trafen in dieser Zeit die verfeindeten Staatsideologien von Osten und Westen, Warschauer Pakt und NATO, so dicht aneinander wie in der geteilten Stadt Berlin. Was heute kurios anmutet, war vom Mauerbau 1961 bis 1965 bitterer Ernst. Das Radio wurde zur Waffe des Kalten Krieges. Studio am Stacheldraht nannte sich die Weststrategie, bei der Kleinbusse an der Mauer entlang fuhren und aus Rote Hugos genannten Lautsprechern ihre akustische Munition abfeuerten. Frenetisch laut beschallte das mobile Studio die Ostgrenzer mit dem RIAS-Programm. Der Osten schmetterte dröhnende Marschmusik zurück. Was hat das nun mit unserem RIAS-Hörspiel zu tun? Es zeigt, wie die beiden Systeme sich belauerten und jede Chance zum Konter nutzten. Und Episode 395 von »Es geschah in Berlin« hatte Folgen, die der DDR-Staatsführung viel Freude bescherten. Schadenfreude. Kurz nach der Sendung gab es nämlich in Kreuzberg einen Einbruch bei einem Juwelier, der genau nach Emils Vorgehensweise durchgeführt worden war. Was war passiert? Der DDR-Rundfunk klärt uns in einer Glosse auf. Leider nur in einem dumpfen Mitschnitt. Ei, wie staunte da die Polizei. Gestern gelang ihr unvermittelt und zu ihrer eigenen Überraschung der große Schlag gegen jene raffinierten und ausgekochten Stehldiebe, die Schmuckuhren und Feuerzeuge im Werte von 20.000 Mark aus der Auslage eines Kreuzberger Juweliers gemopst hatten. Kronzeuge der Kripo wurde ein 9-Jähriger, der zugab, genau, Herr Kriminaler, mit dem Feuerzeug sollt ich geschweien. Hieraus wird schon klar, dass die gefährliche Bande mit Bestechungsgeldern versuchte, wieder den Staatsanwalt zu arbeiten. Da aber schlug der große Wisser zu. Und siehe da, die gefährlichen Gewohnheitsmauser, die man vermutet hatte, entpuppten sich als 2 13-jährige Kreuzberger Schüler, die es nur eben mal versuchen wollten. Die heiße Ware, auch Sore genannt, was die beiden Amateure aber noch nicht wissen können, hatten sie in einem Laubengrundstück vergraben. Warum dieses, wurden sie gefragt und antworteten prompt, das ist wehen, wenn wir das Zeug nach 2 Jahren rausgeholt hätten, hätten wir es dufte verscheuert. So viel immerhin wussten sie schon, dass man das geklaute Zeug erstmal durch Zeitverschleiß entgiften muss. Die Kripo staunte dann auch nicht schlecht über das talentierte Verhalten der beiden Nachwuchsganoven. Auf die Frage, wie es denn zu der frevelhaften Tat gekommen sei, gaben die beiden zu Protokoll, der eine habe dem anderen nur mal eben zeigen wollen, welche Uhr er zu Weihnachten bekommen habe, und dann habe es sie überkommen. Weitere Fragen nach Sinn und Unsinn ihrer Handlung beantworteten die beiden zügig und frisch von der Leber weg. Jawohl, sie hätten bei ihrer Tat aus einem reichen Erfahrungsschatz geschöpft. Weil doch nämlich auf dem Rias immer so nach Schlager der Woche, wo sie gerade mit dem neuesten Hit von den Rollings ihren Lehrer gegrüßt hatten, die dufte Sendung kommt »Es geschah in Berlin«. Und der Titel der Sendung, eine Sendung in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Man sieht, die Kripo sorgt in Zusammenarbeit mit dem Rias für Gaunernachwuchs. Herzlichen Glückwunsch zu dieser prallen 13-jährigen Leistung. Mit dieser Glosse hatte sich der Spott des DDR-Rundfunks, ob der Blamage des Klassenvereins, noch keineswegs erschöpft. Eine Kabarettsendung wartete mit folgendem 3,5-Minuten-Couplet auf. Kommen wir noch einmal auf das eingangs behandelte Thema Räuber und ihre Vorbilder zurück. Da war in den Schöneberger Blättchen zu lesen, dass 2 13-Jährige die Vitrinen eines Juweliergeschäftes am Westberliner Mehringdamm fachgerecht geknackt hatten. Dabei erbeuteten die beiden Schmuckstücke im Gesamtwert von 20.000 Mark und gaben nach ihrer Festnahme laut Telegraph ganz unbefangen zu, auf die Idee seien sie durch die RIAS-Sendung »Es geschah in Berlin« gekommen. Handschuh, Hammer, Schraubenzieher? Hab ich alle da. Messer, Stein und Sackquerbeute? Hab ich alle da. Na, dann lass uns Leierne ziehen. Und was knacken wir? Ich tät sagen, nur Vitrine, Stichwort Juwelier. Diese Jungens, die klauen richtig. Solche Jungs sind auf dem Kiel. Mit einem Hammer in der Tasche, da fragen sie, Kespat kostet Berlin. Und wenn auch manche Leute meinen, oh, diese Bengels sind mit Recht so sehr verschrien. Diese Jungens hörten Radio. Solche Jungs hören? Es geschah in Berlin. Ging den Mehringdamm oft schon runter hier. Deshalb weiß ich auch, wir sind auf der Juwelier. Halt die Ohren steif und hör mir gut zu. In der Straße, hier steigt unser Kuh. Wie der Kram da blinkt, Mann, das ist ein Traum. So viel Schmuck und Uhren siehste doch woanders kaum. Los, jetzt gehen wir ran, setzt das Werkzeug an. In der Straße, hier steigt unser Kuh. Drück die Scheibe sachte ein, halt, wo ist dein Schwesterlein? Mann, die steht doch längst schon Schmiere. Nu, pass auf, jetzt lange kreien, pack die Diademe ein. Mensch, beeil dir doch, ich friere. Du, ich rieche fette Beute. Na, das klappt ja auch famos. Nimm noch diese Perlje-Bammel und dann ziehen wir wieder los. Pack die Edelsteine ein, ruf dein kleines Schwesterlein. Denn um 9 müssen wir am Radio sein. Diese Jungens, die klauen richtig. Solche Jungs sind auf dem Kiel. Mit einem Hammer in der Tasche, da fragen sie, Kespat kostet Berlin. Und wenn auch manche Leute meinen, oh, diese Bengels sind mit Recht so sehr verschrien. Diese Jungens hörten Radio. Solche Jungs hören? Es geschah in Berlin. Die Reihe wird fortgesetzt. Jawohl, und zwar am 28. Dezember mit der letzten Folge von Es geschah in Berlin. Gleich mehr davon. Doch sicher würden Sie auch ganz gern wissen, was wir bis dahin an dieser Stelle senden. Kommt sofort. Science Fiction. Der äußerst produktive Schriftsteller Rolf Schneider hat in mittlerweile über 6 Jahrzehnten gut 80 Hörspiele geschrieben. Vom frühesten, aus dem Jahr 1956, Gefängnis von Pont-l'Evêque, bis zum bislang letzten Stück über Wilhelm Busch hat er sich überwiegend mit historischen Ereignissen und Persönlichkeiten beschäftigt. In dem Hörspiel Notlandung von 1973 denkt Schneider, zumindest scheinbar, in die andere Zeitrichtung. In eine Epoche, in der intergalaktische Patrouillenflüge an der Tagesordnung sind. Auf einem solchen befinden sich Commander Edward Harrison und Bordingenieur Jefferson Bick. Während des Fluges hat der Commander plötzlich unerklärliche Ausfallerscheinungen. Chef? Ja? Wie spät ist es? Moment. Automatische Zeitmessung. 338 Stunden, 41 Minuten seit Startzündung Erde. Du hörst es. Komisch. Was? Ich muss geschlafen haben. Ich habe dich beobachtet, du hast nicht geschlafen. Ich war nicht da. Möglich, dass ich die Augen offen hatte. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war die automatische Zeitmessung vor 6 Stunden. Sie sind für mich vergangen wie 3 Minuten. Bist du krank? Ich weiß nicht. Wegen einer technischen Störung müssen Harrison und Bick auf einem unbekannten Planeten notlanden. Wir sind auf einem Planeten mit violettem Himmel, roter Sonne, gelben Wolken und einem Gras, das sich nicht ausreißen lässt. Es ist eine tolle Situation. Was machen wir, wenn es auf diesem Planeten tatsächlich nichts anderes gibt als das Gras? Ich verstehe dich nicht. Wovon sollen wir leben? Wir haben einen Vorrat von Ernährungspräparaten für 5 Monate und einen Notvorrat für 2 Wochen. Was sollen wir tun, wenn alle Vorräte verbraucht sind? Bis dahin sind wir längst wieder daheim. Vorausgesetzt, dir gelingt die Reparatur. Sie wird mir gelingen. Aber wir sollten auch darüber reden, was ist, wenn wir schließlich keine Chance mehr haben. Solche Gedanken sind gegen die Bordvorschrift. Das interessiert mich nicht. Du verhältst dich regelwidrig. Das weiß ich. Die Instandsetzung des Raumschiffs zieht sich dann allerdings doch noch hin. Commander Harrison nutzt die Zeit, um den Planeten zu inspizieren. Niemand ist zu sehen. Wem gehört diese Stimme? Hallo? Ja? Das Wesen gehört zu einer Gruppe früherer Immigranten von der Erde, die sich an die Verhältnisse angepasst haben, indem sie ihre Körper aufgaben. Wir sind reiner Geist, Fantasie, eine vollkommene Welt, zu der es auch dich zieht. Denn sonst wärst du nicht hier. Es gab eine Zeit, da waren wir Menschen wie du und hatten menschliche Leibe wie du. Und wir lebten auf der Erde wie du. Warum seid ihr fortgegangen? Weil uns die Erde nicht mehr gefiel. Oder jedenfalls die Länder, in denen wir lebten und in deren einem auch du lebst. Wir fühlten uns erstickt von Kommerzialität. Wir sahen uns verurteilt, nach den Programmen der Märkte zu leben. Das war kein Leben mehr. Es war bloß noch Konsum. Wer seid ihr? Leute des Geistes, Professoren, Schriftsteller, Studenten, Künstler. Das kam hinzu. Wir wurden nicht mehr gebraucht. Wir waren zweifellos vorhanden. Aber wir richteten nichts aus. Wir wurden bloß konsumiert. Es ist fabelhaft, in einer Situation zu sein, deren Geheimnisse nicht bloß liegen und deren Einzelheiten nicht 100-mal erforscht und analysiert worden sind. Ich höre eine Stimme, zu der kein Mund existiert. Ich kann mir keine Formel denken, die eine Erklärung dafür enthält. Es gibt diese Erklärung. Dann sag sie. Ich möchte dir das Gefühl des Unerklärlichen lassen. Der Freidenker Harrison ist so fasziniert von der neuen Welt, dass er auf dem Planeten bleiben will. Hat er den technischen Defekt und somit die Notlandung selbst herbeigeführt? Genau das will Bick nach der Rückkehr zur Erde anhand von Tonbandmitschnitten vor einer Untersuchungskommission der Weltraumbehörde beweisen. Durch den Dualismus des Linientreuen und des Zweiflers hat der DDR-Autor Schneider auf elegante Weise Systemkritik verpackt, da im Stück selbst unentschieden bleibt, welcher Seite er als Autor zuneigt. Notlandung. Verfasst und inszeniert von Rolf Schneider am Samstag, dem 7. Dezember im Mitternachtskrimi. Science Fiction. Kaum losgefahren, sind wir schon mittendrin. Zum Glück war Mohammed Zita nicht am Ort. Wie so oft. Alle sind Larsen, mein Name. Peter Larsen. Von Beruf Kriegs- und Krisenberichterstatter. Aber, oder sowas in der Art. Das ist, Ahmad ist mein Kumpel und Geschäftspartner. Und das hier ist meine Geschichte, basierend auf wahren Ereignissen, wie man so schön sagt. Wobei das natürlich Quatsch ist, denn das hier kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist sowas von echt. Man kann nur ahnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es dem Journalisten und Romanautor Sven Recker erging, nachdem er seine Erfahrungen als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen des Nahen und Fernen Ostens auf die Spitze getrieben und in Buchform gegossen hatte und dann zusehen musste, wie ein gewisser Reporter namens Relotius es im wirklichen Leben noch bunter und schamloser trieb. Der von Recker erfundene Journalist Peter Larsen ist Krisenberichterstatter. Meine Waffen sind Stift, Mikro, Kamera, fertig. Ich bin eine Marke. 13.500 Abonnenten auf Facebook, 18.000 Follower bei Twitter, 15 bei Instagram. 5 Posts am Tag, mindestens. Tweets, 3-mal so viel. Tatsächlich aber liegt Larsens syrisches Kriegsgebiet in Brandenburg. Und go. Das Mittelmeer ist ein Baggersee. Und dann stechen die 5 Syrer an einem wackeligen Schlauchboot in See, einer besseren Zukunft entgegen. Und als syrische Flüchtlinge müssen afghanische Asylbewerber hier halten. Peter Larsen, Ras al-Basid. Weitere Bilder und Geräusche liefert das Internet. Die fertigen Videos schickt die Familie seines Kumpels Ahmad aus Syrien über einen echten Facebook-Account an die deutschen Verlage. Sieht man den Absenderort? Das System ist immer das gleiche. Digitale Verschleierung für Anfänger. Aber hey, es funktioniert. Klasse, Peter. Spitzenjob. Ach so, ja, danke. Wir brauchen aber noch ein Video. Ja, sonst trägt das nicht. Auf Wünsche kann Larsen mühelos eingehen. Mehr Krieg können die haben. 140.000 Klicks. Tendenz steigend. That's life, Peter. No? Cheers. Da fragt man sich als Außenstehender, warum fällt denn niemandem etwas auf? Und hier kommt die Perfidie des Autors ins Spiel. Erst an dem Punkt, an dem der Leser bzw. Hörer diesen Peter Larsen schon lange genug kennt, um fast vergessen zu haben, was sein Betrug bedeutet und somit zu einem Komplizen geworden ist, betritt der Spielverderber die Szene. Ein störrischer Blogger. Wir sind eine internationale Vereinigung von Fact-Checkern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Informationen aus Krisengebieten, dabei vor allem aus Syrien, auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen. In dem Bericht aus Ras al-Basid, der die Flucht von Syrern über das Mittelmeer dokumentiert, ist aufsteigender Nebel zu sehen. Laut Wetterbericht und Satellitenbildern herrschte an dem im Video erwähnten Tag in Ras al-Basid strahlender Sonnenschein. Reagiert man nicht unwillkürlich mit "Der Typ soll das sein lassen" statt "Na endlich"? Der Regisseur Wolfgang Sesko, der die Fassung zu diesem Hörspiel-Zweiteiler gemeinsam mit Sven Recker erarbeitet hat, hat nicht nur bei der Besetzung selbst der kleinsten Rollen großen Wert auf Genauigkeit gelegt, damit der Fake möglichst echt klingt. Wir haben durchaus auch in seinen dargestellten, behaupteten Fake-Beiträgen teilweise echtes Material oder das, wo ich sagen würde, nach meiner Beurteilung ist das echt, also Geräusche und Atmos genommen aus Syrien tatsächlich und die damit auch verarbeitet. Also jetzt behaupten wir oder wir als Hörspielmacher erzählen eine Fiktion, in der wiederum eine Fake-Geschichte behauptet wird, die wir aber dann auch mit echten Atmos unterlegen. Fertig? Ein doppelter, doppelter Boden und sozusagen. Action. Fake Metal Jacket von Sven Recker am 14. und 21. Dezember. Jeweils um 0.05 Uhr. No Forest! Wackel, shake the camera. Wir brauchen ein bisschen Drama. Aber pass auf, No Forest, okay? Das war doch die Wahrheit, wollte ich noch sagen. Also, wenn überhaupt einer für die Sache in Frage kommt, dann ist er der Knille. Knille? Ja, bloß Knille. Hm. Ich wüsste nicht, wer sonst. Und du selber hast nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Icke? Ja. Kriminal. Das Krimi-Jahr 2019 endet am 28. Dezember mit der allerletzten Folge der Sendereihe Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sie zielt diesmal verstärkt auf die Motive jugendlicher Täter und ihre häuslichen Verhältnisse, die oft eine Laufbahn als Kriminelle vorzeichnen. Wir haben einen Kaufhauseinbruch aufzuklären und sind über Wochen in kein Stück weitergekommen. Naja, hätte ich das dem jungen Tom auf die Nase binden sollen? Jetzt kommt es doch darauf an, genauer festzustellen, wer dieser Knille ist. Ja, aber bisher waren wir der Meinung, dass dieser Warenhauseinbruch der Handschrift nach unmöglich von Jugendlichen ausgeführt worden sein kann. Ja, und dieser Meinung bin ich auch immer noch. Bloß, wenn uns hier eine andere Lösung angeboten wird, man kann sich auch mal irren, nicht? Ja, aber immerhin sind nach unserer Erkenntnis aus dem Warenhaus größere Mengen Zigaretten entwendet worden. Richtig, aber bevor wir nicht wissen, wer nun wirklich dieser Knille ist, den uns da der junge Mann Tom genannt hat, kommen wir doch nicht weiter. Einziger Anhaltspunkt ist der Jugendtreff Klubbe, weshalb für die Beamten als nächstes ein Dienstgang in die Kneipe ansteht. Von einem Knille? Haben Sie noch nie was gehört, was? Knille? Ja. Na ja, klar. Das ist doch der Knut. Ach, das ist der Knut. Na, was denn sonst? Ist der Knut Schröber, wo der Vater Nachtportier in so einer Absteige in der Bülowstraße ist. Schröber, sagen Sie. Knut Schröber. Ja. Der wohnt da irgendwo in der Halliner Straße. Kommissar Z's Kollege Frank läuft sich die Füße platt, um diesen Knille und seine Eltern zu finden. Die Familie scheint aber häufig die Adresse zu wechseln. Die Schröbers? Die wohnen seit 2 Monaten gar nicht mehr hier bei uns. Was? Nicht mehr in der Halliner Straße? Kommissar Z selbst hat unterdessen in den Akten geblättert. Naja, Herr Frank, an sich ist das alles ganz klar. Ich habe inzwischen noch festgestellt, dass sowohl der Vater, Alfons Schröber, als auch seine Frau, Luzi Schröber, beide 45, schon mehrfach bei uns angefallen sind. Aha. Der Alfons hat schon einmal Z hinter sich. Ah, Z, na wie hübsch. Ja, wegen Straßenraubes. Aber das ist jetzt 4 Jahre her. Seine Frau dagegen, die Luzi, die hat vor 7 Monaten ihre letzte Strafe abgesessen. Wegen Warenhausdiebstahl. Damit sei Knilles Schuld aber noch lange nicht erwiesen, mahnt der Kommissar. Lieber Kollege, also bitte, lernen Sie eins. Pauschalurteile gibt's bei uns nicht. Tja, das ist nicht alles ganz so einfach. Jugendliche, die heute mal dies und morgen jenes ausfressen, sind immer schwieriger zu ermitteln als unsere alten Kunden, die sich in irgendeiner Weise schon eingearbeitet haben. Ja, andererseits, wenn man mal die häuslichen Verhältnisse von irgendeinem Jungen kennt, dann weiß man auch schneller Bescheid. Ja, man fragt sich ja nur immer wieder, wie war das möglich? Denn nach dem Bilderbuch, da sind ja Mörder harte, rohe, raue und gefühlsarme Kerle. Ja, und dann haben sie stattdessen manchmal so eine Art Bürschchen vor sich, dem kein Mensch derartiges zutrauen würde. Sondern da bleibt immer das große Fragezeichen, mit dem man sich eben dann auseinandersetzen muss. Rückblickend resümiert Redakteur Martin Hartwig über die Reihe Es geschah in Berlin, die 1951 erstmals auf Sendung ging. Das ändert sich dann auch im Laufe der 60er Jahre, tatsächlich zu den 70ern hin, da merkt man, dass ein anderer Geist einzieht. Da wird der Kommissar ein bisschen weicher gegenüber den Kriminellen. Also es wird viel mehr, nicht viel mehr, aber es wird mehr versucht, den Täter zu verstehen. Es gibt mehr Soziologie und mehr Sozialwissenschaften in den ganzen Erklärungsmodellen. Das sind nicht einfach nur Schurken, die es sich leicht machen oder Gangster oder Trickbetrüger, sondern es sind Leute, die irgendwie in einer Notlage sind und aus dieser Notlage heraus irgendwas tun, was vielleicht verboten ist. Und der Kommissar macht natürlich, was Kommissare tun, aber er zeigt sowas wie Verständnis dafür und die ganzen Folgen zeigen viel mehr, ja, viel mehr Verständnis für die Ursachen von Kriminalität. Es geschah in Berlin, Folge 499. Jugendliche Einbrecher von Werner Brink am 28. Dezember um 0.05 Uhr. Tja, und soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Vorschau auf die restlichen Krimis des Jahres. Wir wünschen Ihnen nur noch eine wunderschöne Radionacht. Und der Zuhörer muss dann sehen, wie er sich da durchwurstelt.